könnte sein, dass es eine rationale Entscheidung ist, aber bei sehr viel moralischen Überzeugungen, die wir haben, spielen doch Gefühle oder genauer Gefühlsdispositionen eine große Rolle. Wer ein stark ausgeprägtes Mitgefühl hat, wem Fairness und Freiheit wichtig ist, tendiert dazu, für Einwanderung zu sein, für eine multikulturelle Gesellschaft, für Vielfalt, auch Vielfalt zum Beispiel in den sexuellen Identitäten. Wer eine starke Angst- und Ekelneigung hat, vor allen Dingen Ekel spielt da eine große Rolle, tendiert dazu, eher fremdenfeindlich zu sein und eher dafür zu sein, dass die verschiedenen Gruppen unter sich bleiben. Natürlich rationalisieren wir das dann oft anders, wenn wir gefragt werden. Also wenn jemand gefragt wird und der ist fremdenfeindlich, warum bist du gegen Einwanderung? Dann wird er vielleicht sicherheitspolitische Gründe anführen oder ökonomische Gründe. Aber das verdeckt in sehr vielen Fällen, zeigt die Forschung, eine emotionale Disposition, die uns geneigt macht, eher offen der Welt gegenüberzutreten oder eher verschlossen. Sie haben dafür diese 6 moralischen Grundprinzipien gefunden, die man bei allen Menschen, sagen Sie, mehr oder weniger unterschiedlich ausgeprägt auch finden kann. Sie haben das eben schon angesprochen, also Fürsorge, Fairness und Freiheit auf der einen Seite und dann Autorität, Loyalität und Reinheit auf der anderen. Wie genau kann man denn eine moralische Haltung von allen Menschen weltweit in diesen 6 Kategorien fassen? Diese 6 Kategorien kommen von Moralpsychologen, die auch vor allen Dingen evolutionär arbeiten. Und die haben sich gefragt, welche Grundprinzipien findet man bei allen Menschen in allen Kulturen? Und da hat sich dann herausgestellt, dass diese 6 Prinzipien a. emotionsbasiert sind und b. sowohl bei Kindern schon in Vorformen zu finden sind, universell verbreitet sind, sodass man annehmen kann, dass die so ein universelles Set bieten. Könnten vielleicht noch mehr sein, aber die 6 sind relativ gut gesichert. Und man kann jetzt auf verschiedene Weisen testen, wie die Leute dazu stehen. Also man kann ihnen Fragen stellen zu Freiheit oder zu Fairness, kann ihnen aber auch fragen, wie wichtig ist dir Gruppenzugehörigkeit, wie wichtig ist dir, dass die Gesellschaft eine klare soziale Hierarchie hat mit einer Autorität, die oben steht, zum Beispiel der Vater in der Familie und denen, die untergeordnet sind. Man kann das aber, muss das nicht über Fragebögen machen, man kann das auch über indirekte Antworten machen und wie gesagt über Emotionsneigungen, wie stark sich Menschen ekeln, wie stark sie Angst haben. Und das läuft dann immer darauf hinaus, dass in allen Gesellschaften, ganz unabhängig, wo die sich befinden, auf der konservativen Seite die Leute sagen, mir ist Gruppenzügigkeit extrem wichtig, mir ist es wichtig, dass es eine klare Sozialhierarchie gibt und ich habe sehr starke Vorbehalte bei bestimmten Praktiken, Sexualität, Essen, Leben und Tod, also sowas wie Prostitution, Masturbation, Abtreibung, Sterbehilfe, Homosexualität sind in sehr vielen Kulturen dann sanktioniert und da von den Konservativen oder Traditionalisten. Und ganz unabhängig, ob das jetzt religiös-Konservative sind, ja, weil sie aus religiösen Gründen das sagen, oder ob sie konservativ oder traditionalistisch in einem politischen Sinne sind. Und da argumentieren Sie ja sehr stark mit dem Ekel. Sie sagen, der Ekel spielt eine große Rolle bei politischen Einstellungen. Und je stärker sich Menschen ekeln, desto traditioneller, konservativer sind sie dann im Zweifel auch. Ist das nicht arg simpel, Konservativen einfach Ekel zu unterstellen? Es spielen sicherlich noch viele andere Dinge eine Rolle, aber das hat sich herausgestellt, dass man weltweit Traditionalismus vorhersagen kann anhand von Ekelneigungen. Das ist extrem überraschend. Also man kann Leute fragen, schau dir mal hier diese 10 Bilder an, dann zeigt man denen eklige Bilder. Wie eklig findest du die auf einer Skala von 1 bis 10? Und einige sagen, ja, geht so. Und einige sagen, das ist ja furchtbar, kann ich gar nicht hinschauen. Dann kann man die auch untersuchen, wie stark ist die Hautleitfähigkeit, wie stark reagiert der Körper. Und kann dann sagen, erstmal, es gibt die, die sich schnell ekeln und die sich langsam ekeln. Und das ist extrem stark korreliert mit Aussagen zu moralischen, politischen Themen, zum Beispiel Homosexualität, Abtreibung, Sex vor der Ehe. Und zwar weltweit. Und man kann damit besser vorhersagen, was Menschen wählen werden in ihrem jeweiligen Land oder zu welcher politischen Gruppe sie sich sortieren, als über klassische Fragen, die wir aus der Ökonomie kennen, zum Beispiel, welche Rolle spielen Steuererhöhungen oder Ausgaben für das Militär. Also solche Sachen, die man normalerweise konservativ-liberal zuordnen würde, sind nicht so ein guter Indikator wie diese Ekelneigung. Aber inwiefern erklärt so eine emotionale Prägung denn die zunehmende Politisierung und auch Polarisierung in unserer Gesellschaft? Es gibt ja immer schon dann Menschen, die autoritär geprägt waren, fremdenfeindlich sind, sich geekelt haben. Wenn das so naturgegeben ist, wie Sie es darstellen, dann kann man doch einen plötzlichen Anstieg von Rechtspopulismus beispielsweise gar nicht erklären. Umgekehrt, also ich sage auf keinen Fall, dass es naturgegeben ist, sondern im Gegenteil, Ekel hat sehr stark mit Erziehung zu tun. Andere Emotionen wie Angst und Zorn weniger, da gibt es mehr evolutionäre Voreinstellungen. Ekel, weiß man, ist sehr stark von der Erziehung abhängig. Und jetzt gibt es 2 Befunde, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Auf der einen Seite sind alle Gesellschaften weltweit progressiver, also liberaler, offener geworden. Selbst die sehr autoritären Gesellschaften, Russland, China, der arabische Raum. Das ist der eine Befund. Aber was Sie gesagt haben, der zweite ist, wir beobachten diesen Rechtsruck, vor allem in der westlichen Welt. Und diesen Rechtsruck, glaube ich, kann man besser verstehen, wenn man sich klar macht, das globale Phänomen oder die Globalisierung als Phänomen bringt einen großen Kulturaustausch in einer nie dagewesenen neuen Weise dar. Nicht nur neue Menschen kommen, sondern neue Ideen, neue Kulturgüter, neue Sprachen, neue Sitten, neue Speisen. Alles ist neu. Wer eine starke Ekelneigung hat, kann nicht gut mit dem Neuen umgehen. Das heißt, die kleinere Gruppe von denen, die sehr traditionalistisch vorsichtig sind, Abscheu haben gegenüber dem Neuen, die sind jetzt besonders herausgefordert. Und die sind genau die, die sagen, mir geht das alles viel zu schnell. Die ganze Welt verändert sich, ich will bei meinem Bekannten bleiben und machen dann oft auch noch diesen Sprung zu sagen, jetzt werde ich noch traditionalistischer, noch konservativer, noch religiöser. So als Gegenbewegung gegen den liberalen, kosmopolitischen Mainstream. Und Sie schreiben auch, dass man Ekelkontrolle erlernen kann. Also so ein bisschen wie bei einer Spinne, vor der man sich ekelt, die man dann aber irgendwann lernt, ins Freie zu tragen. Das heißt, wir sind unseren Gefühlen, diesen Grundgefühlen doch gar nicht so ausgeliefert. Wir können da schon sehr viel machen. Genau, der Mensch hat Autonomie und das wissen wir aus ganz vielen Alltagssituationen. Die Emotionen können uns packen und machen uns erstmal geneigt, so und so zu handeln. Wenn wir Flugangst haben, dann kann das so schlimm sein, dass wir gar nicht in den Flieger einsteigen und alle Emotionen sind auch hypersensitiv eingestellt. Das heißt, die können sehr, sehr schnell aktiviert werden. Gerade Ekel, wenn man Leuten erzählt, pass mal auf, das ist da ganz eklig, das Essen oder ist giftig, gefährlich oder wenn du die Türklinke anfasst, wirst du krank. Dann können sie ganz schnell so eine Abscheu entwickeln, die sich verstärkt. Aber zum Glück weiß man auch, man kann durch Nachdenken, Selbstkontrolle lernen, mit diesen archaischen Impulsen umzugehen. Und es hätte keinen moralischen und vor allen Dingen zivilisatorischen Fortschritt gegeben, wenn nicht Menschen irgendwann gesagt hätten, wir gehen aus diesem alten archaischen Stammesdenken mit strengen Speise- und Sexualregeln heraus und schütteln das jetzt ab, auch wenn wir da noch irgendwie ein komisches, mulmiges Gefühl haben, wenn zum Beispiel sich jetzt zwei Männer küssen auf der Straße, leben wir nicht danach und handeln nicht danach. Und ich glaube, das ist der große Fortschritt zu sagen, selbst wenn man es noch spürt, sich gegen den ersten Impuls, dem einen die Emotionen gibt, zu wehren und nicht davon sein moralisches Urteil abzuleiten. Aber wie genau soll man das lernen im Politischen? Also wie kann ich lernen, meine Ekelgefühle zu kontrollieren, wenn es um politische Haltung geht? Wenn natürlich das schon fortgeschritten ist, Leute schon erwachsen sind und ein sehr gefestigtes Weltbild haben, ist es schwer, die da rauszubekommen. Das weiß man aus Verschwörungstheorien, aus Extremismusforschung. Jemand, der sich lange in etwas reingegeben hat, ist schwer, da rauszuholen. Aber wir wissen auch, dass zum Beispiel Bildung und Erziehung eine extrem große Rolle spielt bei der Ausformung von solchen Neigungen. Also wenn wir unsere Kinder von, das tun wir ja auch, von klein auf zu offenen Kosmopoliten erzählen und sagen, pass mal auf, es gibt Vielfalt und das ist okay und wenn du dich eher als Frau oder als Mann siehst, ist egal und wen du liebst, ist egal und welche Hautfarbe man hat, ist egal. Wenn das vermittelt wird, ist auch die Bereitschaft insgesamt größer, das dann im Erwachsenenalter anzunehmen. Also es ist nicht, die Hoffnung ist nicht verloren, nur weil ein Kind vielleicht etwas vorsichtiger und scheuer auf die Welt kommt oder sehr offen auf die Welt kommt. Also das gibt da so eine Voreinstellung, aber man kann die dann in die jeweilige Richtung durch Erziehung bringen. Das klingt bei Ihnen jetzt so, als würden sich progressive Prinzipien in Zukunft eher durchsetzen. Und tatsächlich schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass es eine universelle Ethik geben kann, eher basiert auf progressiven Prinzipien. Warum? Und sind Sie da nicht voreingenommen? Das könnte sein, weil voreingenommen ist immer eine Gefahr, dass man seine eigene Voreingenommenheit nicht sieht. Aber ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einmal ist es ein politisches Faktum, dass weltweit die Gesellschaften progressiver werden. Also wir haben jetzt plötzlich Menschenrechte, diese Idee gab es 100.000 Jahre in der Menschheitsgeschichte nicht, dass es so etwas gibt wie universelle Rechte für alle, ein universelles Gremium für alle Staaten. Also in vielen Ländern ist Homosexualität keine Straftat mehr. 1950 war das noch in fast allen Ländern so. Gleichberechtigung ist wichtiger geworden. Also viele universelle Werte sind de facto politisch realisiert worden. Und zweitens gibt es auch moralphilosophische Gründe, also jetzt wirklich Gründe aus der Ethik zu sagen, unsere Prinzipien müssen universell gelten. Und Freiheitsprinzipien, dass jeder Freiheiten hat, vor Leid geschützt werden soll, sich frei entfalten darf, dass man universelle Fairness anwenden soll, das sind Prinzipien, da ist jedem Menschen sofort klar, dass die für alle gelten können. Bei diesen eher stammesorientierten Prinzipien, also meine Gruppe, meine Religion, mein Clan ist besser als der andere. Es gibt welche, die sind von Natur aus oben und unten. Oder es gibt verdorbene Sexualpraktiken. Also bei all diesen traditionalistischen Prinzipien ist es überhaupt nicht ersichtlich, wie die universalisiert werden könnten und für alle gelten könnten. Deshalb, glaube ich, gibt es sowohl empirische Daten, dass es diesen Fortschritt gibt, als auch echte philosophische Gründe auf diesen Fortschritt und auf diese universellen Prinzipien zu setzen.